Kundgabe 4410. Empfangen durch Bertha Dudde am 19.08.1948. Innere Stimme. So ihr gläubig seid, werdet ihr auch meine Stimme vernehmen können in eurem Herzen. Doch eines muss beachtet werden, dass sie so fein und leise klingt, dass ihr ganz aufmerksam lauschen müsset. Was ein inniges Versenken und völligen Abschluss von der Welt erfordert. Wer darauf wartet, dass ich mich laut vernehmlich äußere, der wird enttäuscht sein, so er vergeblich wartet. Und doch könnte er mich vernehmen, denn ich bin immer bereit zu sprechen zu meinen Kindern auf der Erde. Und ich offenbare mich stets, so ich darum angegangen werde im Gebet. Wer fähig ist, innig zu beten und mit mir Zwiesprache zu halten, der ist auch fähig, meine Stimme zu vernehmen. Denn es ist eine fortgesetzte Zwiesprache mit mir, die er nun führt, so er sich in alles vertieft, was er zu hören begehrt. Ich kenne die Meinen, und wer mit mir reden will, der gehört zu den Meinen, so ihn das Herz dazu treibt. Die Meinen aber sollen recht unterwiesen werden. Darum gebe ich selbst ihnen Antwort auf ihre Fragen, die sie an die geistige Welt stellen. Und so es nötig ist, dass ihr darüber Aufklärung erhaltet, gebe ich sie euch kund, und sie wird sonnenklar vor euren Augen stehen. Wie viele Fragen aber werden zu mir emporgesandt, die ich beantworten möchte und es auch tue, die aber nicht verstanden werden, weil der Fragende nicht auf seine Gedanken achtet, die ihn umkreisen und die er nur aufzunehmen brauchte. Doch sprunghaft sind oft solche Fragenden. Sie horchen nicht in ihr Herz hinein und können daher auch nicht meine Stimme vernehmen. Dann kann ich ihnen nur Antwort geben durch meine Boten. Ich kann ihnen das Gleiche vermitteln lassen, was meine Boten gehört haben. Doch immer wieder solltet ihr Menschen versuchen, mich direkt zu vernehmen, indem ihr innig betet um Erhellung des Geistes und ihr euch mir gedanklich anvertraut, so dass ich nicht unbedingt hörbar mich euch kundzugeben brauche, sondern eure Gedanken recht sind und ihr daher aufgeklärt euch fühlen könnet, wenn ihr euren Gedanken die Aufmerksamkeit zollet und sie als meine Antwort auffasset. Was sie dann auch wirklich sind, so ihr nur glaubet. Amen.